verstehst du, dass ich keine Existenz habe? Bin doch kein Mensch, bin doch kein Geist, bin doch kein Wesen. Los, fallen los, wesen los.